Hat dir plötzlich ein Abend wieder Küsse und Sterne gebracht? Wenn du dann denkst, es ist alles, alles Ich bin ebenso traurig.